liebe Kinder, geht fein ab, denn wir haben euch etwas mitgebracht. Eine Packung voll mit allerbestem Punk, nicht das Zeug mit dem himmlischen Gestank. Keine Songs mit gehirnlosen Phrasen, keine Pseudotexte von den Straßen. Keine Songs, in denen Liebe betört, wie schon 2000 Mal gehört. Kein Scheißgelaber, das manipuliert, nicht das eure Meinung zensiert. Keine Lügen, um die große Show zu reißen, keine Vorurteile, um Loyalität zu beweisen. Auf das, was alle sagen, traut euch selbst die Wahl zu erfragen. Ihr seid vielleicht gar nicht das, was ihr denkt, sondern jemand, der euch Hoffnung schenkt. Nun, liebe Kinder, geht fein ab, denn wir haben euch etwas mitgebracht. Eine Packung voll mit allerbester Punk, nicht das Zeug mit dem üblichen Gestank. Hört nicht auf das, was alle sagen, traut euch selbst die Wahl zu erfragen. Wir sind vielleicht gar nicht das, was ihr denkt, sondern jemand, der euch auch nur schenkt. Hört nicht auf das, was alle sagen, traut euch selbst die Wahl zu erfragen. Wir sind vielleicht gar nicht das, was ihr denkt, sondern jemand, der euch auch nur schenkt. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.